sind Artgenossen und schaffen die Liebe zur Kunst. Und wenn man Rap auf dem Beat tanzt, ist das so, als ob sich P&F in dein Gehirn pflanzt. Nix anderes mehr hören kannst außer Reime. Denn wenn ich Texte schreibe, ist das künstlerische Freiheit in jeder einzelnen Zeile. Ja, ich male Bilder mit Wort und bring Farbe ins Spiel mit Beats, die bouncen. Hip-Hop ist eine Kunstsage mit vielen Vertrauten. Egal ob die Writer draußen Wände besprayen, Breaker auf den Straßen sich die Hände verdrehen oder DJs Beats mit Cuts versehen. Großer Fest wie Nummer 6. Wie kommt herbei, der Kunstgenosse Nummer 2. Musste lange an diesem Text rumfallen, bin jetzt bereit mich der Welt mitzuteilen. Lade euch ein in unsere Kunstgalerie. Ich bin Janef aus dem P&F Basement, leidenschaftlicher MC. Mal keine Bilder oder kostbaren Gemälde, brauch anstelle vom Pinsel den Stift in der Hand. Schreibe meine Gedanken auf, nicht einfach so, sondern mit Verstand. Viele machen auf dicke Hose oder auf fette Rapper. Dies bewässert dann später nur als blauer Dunst. Ich geb mir Mühe und repräsentiere meine Art der Kunst. Artgenossen, jetzt wird scharf geschossen. Morgen steht's in der Zeitung, wir sind in Menge Flows geflossen. Artgenossen, scharf geschossen. Genossen. Kunst liegt im Auge des Betrachters, also lohnt es sich richtig hinzugucken. Ihr könnt auf jeden Picasso spucken, wenn die P&F-Artist mit Artikel, Adverb und Nom artgerechte Kunst schaffen. Patty J und Jan kommen in einer Artikulation, von dem jeder Politiker nur träumen kann. Also macht den Verstärker an, um das volle Ausmaß von Schaffen zu erleben. Wir bringen Kunst von außen dazu, sich zu bewegen. Wir machen Deutschrap, vielleicht habt ihr was dagegen. Doch wir sind Künstler, die Hip-Hop-Kultur prägen. Mit Pauken und Trompeten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hier wird scharf geschossen, von links und rechts rein die Reime mit zwei Artgenossen. Zwei Partner, die diese bestimmte Kunst studieren. Egal ob harte Arbeit in Texte oder am Mic improvisieren. Beats und Reime sind Elemente unserer Kunstwerke. Patty J ist mein Kompagnon, mit dem ich diese verstärke. Wir sind auf dem Boden geblieben, fliegen nicht nach oben. Ihr könnt uns für dieses Stück hassen oder uns dafür loben. Viele sind schon hart gelandet, sie sind zu hoch geflogen. Sie sind zu hoch geflogen. Jetzt wird scharf geschossen, morgen steht's in der Zeitung, sind eine Menge Flows geflossen. Artgenossen, scharf geschossen. Artgenossen. Sind der Wagemut und der unglaubliche Scharfsinn unbegrenzt? Wer weiß? Wie dem auch sei, zieht euch einfach die nächsten haarsträubenden, aufregenden, umwerfenden, Ohren schlackern lassenden, Gänsehaut erzeugenden, wahnwitzigen Abenteuer an. Bis dann! Wasserfest, Wasserfest, Wasserfest.